بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Yasin, bei dem weisen Koran. Du bist wahrlich einer der Gesandten, auf einem geraden Weg. Er ist die Offenbarung des Allmächtigen und Barmherzigen, damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, sodass sie gegenüber allem unachtsam sind. Das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden. So glauben sie nicht. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-alqan fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Gewiss, wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt. Sie reichen bis zum Kinn, sodass sie den Kopf hochhalten müssen. Und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer und sie so überdeckt, dass sie nicht sehen können. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder sie nicht warnst. Sie glauben nicht. Du kannst nur jemanden warnen, der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. So verkünde ihm Vergebung und trefflichen Lohn. Gewiss, wir sind es, die wir die Toten wieder lebendig machen, und wir schreiben auf, was sie vorausgeschickt haben, und auch ihre Spuren. Alles haben wir in einem deutlichen Verzeichnis erfasst. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Und präge ihnen als Gleichnis die Geschichte der Bewohner der Stadt, als die Gesandten zu ihr kamen, als wir zwei zu ihnen sandten. Da bezichtigten sie beide der Lüge, und so brachten wir durch einen Dritten Verstärkung. Sie sagten, gewiss, wir sind zu euch gesandt. Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Nichts an Offenbarung hat der Allerbarmer herabgesandt. Ihr lügt nur. Sie sagten, unser Herr weiß es. Wir sind wirklich zu euch gesandt. Und uns obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört,